Am 25. Juni gab der Zentralvorstand des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas eine Erklärung ab. In der Erklärung hieß es: Der Generalverband demokratischer Gewerkschaften und der Generalverband der Gewerkschaften Südkoreas hielten am 18. Juni in Seoul die Kundgebung der 100.000 Arbeiter des Finanzwesens und der öffentlichen Bereiche für Generalkampf ab. Auf der Kundgebung verurteilten sie auf Schärfste das südkoreanische Regime, das durch die Einführung des völlig ungerechten Jahresprämiesystems die Arbeiter in Sklaven von Geld und Macht verwandeln und die Verantwortung für das Scheitern der Wirtschaft und die Verschlechterung des Volkslebens auf diese abwälzen will. So begannen die Gewerkschaftsverbände Südkoreas unter der Losung »Nieder mit der repressiven und diktatorischen Regierung« einen groß angelegten Antiregierungskampf. Sie führten bereits verschiedene Kämpfe, wie die Kundgebungen zur Verurteilung der Regierung, gemeinsames Kahlschädeln und Arbeiterkundgebungen der Zweigstellen der Gewerkschaftsverbände. Sie erklärten entschieden, dass sie zum 400.000-Mann-Generalstreik übergehen würden, falls die Machthaberin Park Geun-hye die Einführung des Jahresprämiesystems nicht zurückziehe. Dass es die Explosion des lang gehegten Flugs und Zorns verschiedener Kreise und Schichten gegen die Landesverräterin Park Geun-hye, Vampir in Menschengestalt, die in ihrer Amtszeit durch extreme faschistische Diktatur und volksfeindliche Politik die südkoreanische Gesellschaft in die reinste Menschenhöhle verwandelt hat und darüber hinaus die elementarsten Existenzrechte der werktätigen Massen unbarmherzig verletzt, sowie eine harte Bestrafung. Park Geun-hye redet, dass die Einführung des Jahresprämiesystems für den erneuten Aufschwung der Wirtschaft unbedingt nötig sei. Doch ihre wahre Absicht ist es, sich auf Kosten der Arbeiter aus der von ihr verursachten Wirtschaftskrise zu retten. Alle Arbeiter der DVRK werden den gerechten Kampf der südkoreanischen Arbeiter gegen die volksfeindliche Diktaturpolitik des Park Geun-hye-Regimes und für die Verteidigung der wahren demokratischen Rechte und ihrer Existenzrechte aktiv unterstützen.